Steely Dan, Do It Again, Yacht. Was ich am Leben von allen Dingen am meisten schätze, das Atmen. Ich meine, selbst wenn ich schlafe und wirklich nichts weiter tue, als einfach nur da zu liegen, kann ich nicht genug davon kriegen. Atmen. Wir alle können im Grunde heilfroh sein, dass die Luft im Laufe der Geschichte nicht schon längst verstaatlicht oder womöglich noch schlimmer privatisiert worden ist. Nein, wie heißt es so schön, die Luft gehört denen, die sie atmen. Freilich, wer von Luft spricht, von der Luft zum Atmen, der landet früher oder später bei einem weiteren, entsetzlich wichtigen Element, Wasser. Das Wasser gehört denen, die es trinken, denen, die darin schwimmen, denen, die daran entlang gehen. Falsch, falsch, alles falsch. Wasser, das ist eine ganz andere Geschichte. Schon als Kind wurde mir das klar. Wenn ich mit einem dicklichen Schulfreund namens Rudolf am Ufer des örtlichen Flusses entlang lief, um den vorbeifahrenden Schiffen zu folgen, so gut das eben möglich war. Nun, sonderlich gut möglich war es eben nicht. Denn schon bald beendeten meterhohe Zäune, die aus dem Wasser heraus bis ins Landesinnere führten, unseren atemlosen Lauf. Betreten verboten, keuchte Rudolf, mein dicklicher Schulfreund, und tat damit nichts anderes, als das wiederzugeben, was auf einem eigens angebrachten Schild zu lesen war. Schaffen wir eh nicht, sagte ich dann und blickte resignierend hoch bis zum oberen Rand des Zauns, auf dem sich zusätzlich noch Stacheldraht türmte. Hier auf dem eingezäunten Gelände residierte der Yachtclub. Ist es ein Wunder, dass ich als Kind Yachtclubs hasste? Sie versperrten uns den Weg, Rudolf, meinem dicklichen Schulfreund und mir. Every time you're near. Yacht. Bei uns in der Stadt rümpften früher nicht wenige Leute die Nase, wenn es um den Yachtclub ging. Die da vom Yachtclub, hieß es verächtlich. Viele Leute glaubten, die Mitglieder jenes Clubs würden sich für etwas Besseres halten und erweiterten die Palette der Clubs für eingebildete, reiche und neureiche, flugs um die Sparten Tennis und Golf. Immerhin aber war eine übliche Tennisanlage zumeist komplett einsehbar. Durch einen harmlosen Maschendrahtzaun hindurch konnte man die Spieler beobachten und ebenso diejenigen, die sich auf der Terrasse des jeweiligen Clubheims in der Sonne räkelten. Für Golfanlagen galt und gilt ganz Ähnliches. Mehr noch, sie sind frei betretbar. Zäune, Fehlanzeige. Das Treiben auf dem Gelände eines Yachtclubs hingegen ist mir bis heute im Grunde immer schleierhaft geblieben. Wirklich sehen kann man kaum etwas, schon gar nicht von der Landseite her. Und näherst du dich dem Yachthafen schwimmend vom Wasser aus, musst du damit rechnen, dass eine dieser Yachten dir gefährlich nahe kommt. Manchmal sieht man junge Kerle ein Boot zu Wasser tragen. Man sieht ältere Männer in eleganten weißen Tuchhosen. An ihren Armen blinken vermutlich sündhaft teure Uhren in der Sonne. Auf dem Kopf tragen sie eine Kapitänsmütze, den klassischen Elbsegler also, wahlweise auch eine Schirmmütze, Modell Prinz Heinrich. Man sieht sie nur kurz. Sie bücken sich achtern, hantieren am Mast herum, verschwinden dann irgendwo links, Backbord oder rechts, Steuerbord. Leises Motorbrummen, irgendwo erklingt das Kichern einer jungen Frau, von der freilich rein gar nichts zu sehen ist. Erst als sie kurz den Kopf hebt. Oh! Gelangweilt blickt sie kurz herüber, zumindest scheint es so. Dann erhebt sie sich und verschwindet kurz darauf aus dem Blickfeld. Wo mag sie nur sein? In der Koje, der Kombüse, der Kajüte, der Bilge womöglich? Dort ganz unten also, wo sich das sogenannte Leckwasser sammelt? Bilge. Diese Yachtmenschen haben ihre ureigene Sprache, ihre eigene Welt und übrigens auch ihre eigene Musik. Yachtrock. There's a new sun rising. I can see a new horizon. Yacht, Yachtrock. Ein Genre, das zugegebenermaßen kaum jemand kennt. Frag doch mal herum, Yachtrock? Die Leute zeigen dir einen Vogel. Oder aber sie erkundigen sich, ob du nun Musik für Yachten meinst oder aber zünftige Klänge als Begleitmusik einer Jagd irgendwo in Wald und Feld. Nein, Yachtrock ist eine klar umrissene Spielart von Rock. Die Blütezeit spielt zwischen Mitte der 70er und 80er Jahre. Die Protagonisten genießen nicht selten Weltruhm. Steely Dan, die Doobie Brothers, Toto, 10cc, viele mehr. Gemeint ist ein besonders soft, also weich gespielter Rock mit zarten Anflügen von hauptsächlich Soul und Funk. So soft, dass wirklich großartige Titel im Verbund mit weiteren zu einer dann fast schon ekelhaften, schmierigen Masse an Sound verkommen, angesichts derer sich viele vermutlich angewidert schütteln werden. Bessere Voraussetzungen für eine Musik, um erneut von ganz unten aus dem Underground heraus, also oder Yachtdeutsch, von der Bilge aus nach oben durchzustarten, gibt es schlechterdings nicht. Ich liebe Yachtrock und ich behaupte, Yachtrock kommt. Wir stehen unmittelbar vor einer zweiten Welle. Auch wenn selbst die Fachwelt derzeit in Teilen noch völlig ratlos wirkt, wo der Begriff fällt. Heute noch habe ich mich telefonisch mit der Tonträgerabteilung einer örtlichen Elektronikmarktfiliale verbinden lassen. Unter falschem Namen, wie ich gestehe. Ich gab mich als ein Hermann Finke aus und sagte dem Mitarbeiter, ein Freund von mir sei Besitzer einer 18 Meter langen Yacht und wünsche sich zum bevorstehenden Geburtstag eine Yachtrock-CD. Was soll das sein? Fragte der Mitarbeiter. Den Begriff höre er heute zum ersten Mal. Ich weiß es auch nicht, gab ich vor. Will er damit eine Party feiern? Wie alt ist er denn? 35, sagte ich, und ja, eine Party. Der Mitarbeiter schwieg eine kurze Zeit und sagte dann, Yachtrock, also in dem Fall würde ich Ihrem Freund ganz klar etwas von Kiss schenken oder Motorhead. Ich bedankte mich für den Ratschlag und verabschiedete mich. I don't feel the need to give some. Yachtrock. Warum eigentlich Yachtrock? Warum nicht Tennisrock? Vermutlich, weil es den bereits gibt. Golfrock? Nun, Golfen mag gesund sein, aber sexy? Deshalb Yachtrock. Weil diejenigen, die selber keine Yacht besitzen, sich diese Musik auf Yachten besonders gut vorstellen können. Man kann sich nun mal alles Mögliche vorstellen von Dingen, von denen man rein gar nichts weiß. Und das Leben der Yachtmenschen auf ihren Yachten, wer von uns Yachtlosen, könnte darüber schon verlässliche Aussagen treffen. So kommt es, wie es kommen muss in solchen Fällen, ein Klischee reiht sich an das nächste. Und am Ende landen wir natürlich beim Thema Sex. Ein junger Freund von mir etwa, optisch übrigens meinem alten dicklichen Schulfreund Rudolf, nicht ganz unähnlich, kehrte vor wenigen Tagen gerade von seiner Ausstellung aus Rostock zurück und schrieb mir, er habe dort den ehemaligen Hausmeister eines Swingerclubs kennengelernt, der inzwischen den überwiegenden Teil des Jahres auf seiner Yacht zubringe. Als ich ihm nun zurückschrieb, ich plane eine Sendung zum Thema Yachtrock, meldete er sich erneut und behauptete, die auf Yachten gedrehten Pornofilme seien die besten überhaupt. Von dieser Warte aus hatte ich das Thema offen gestanden noch gar nicht betrachtet. Dann aber fiel mir die Meldung einer Zeitschrift namens Metro in die Hände, die von einem Vorfall auf einer Yacht im August des Jahres 2011 berichtet, der vermutlich jeden auch noch so harten Pornofilm in den Schatten stellt. Eine Frau aus Neuseeland, hieß es da, habe beim Sex mit einem Briten auf einer kroatischen Yacht beinahe eine Hand verloren. Die Doobie Brothers. Yacht. Die Frau, 28 Jahre alt, eine gewisse Amy R. aus Neuseeland, so lese ich, habe an Land einen jungen Briten kennengelernt. Auf einer Yacht mit Namen Annette sei es dann über die beiden gekommen. Sie habe dabei rücklings auf einem Waschbecken wohl in der Kombüse der Yacht gelegen, als dieses Becken urplötzlich von der Wand gebrochen sei. Der Sturz der Frau habe lebensgefährliche Folgen gehabt. Erst mittels einer 6-stündigen Operation sei ihr die fast verlorene Hand wieder angenäht worden. Puh, das verschlägt einem fast den Atem, wie so vieles andere auch. Und genau dafür eignet sich Yachtrock. Denn diese Musik beruhigt, sie tröstet, sie entschleunigt, sie lässt uns zur Ruhe kommen. Yachtrock. Die zweite Welle nach der ersten Mitte der 70er Jahre. Wo setzen wir da an? Vielleicht hier, im Jahr 2009. Die New Yorker Band Grizzly Bear hat soeben ihr hochgelobtes Meisterwerk Wecker Timest veröffentlicht. Eine der ausgekoppelten Singles trägt den Titel While You Wait for the Others. Nichts Ungewöhnliches. Plötzlich aber taucht der Song erneut auf. Als rares Sammlerstück auf Vinyl. Zudem diesmal erweitert um die Stimme des alten Doobie Brothers Michael McDonald. Und dieser Mann ist nun einmal eine der zentralen Figuren schlechthin in Sachen Yachtrock. Sowohl mit den Doobie Brothers als auch später mit seinen Solowerken. McDonald verfügt über dieses wunderbar sanfte Timbre. Eigentlich alles, was er stimmlich berührt, verwandelt sich umgehend zu einer Form von, nun ja, Yachtrock. While you wait for the others to make it all worthwhile, all your useless pretensions are weighing on my time. You could beg for forgiveness as long. up something fine while Rick's out on the pavement flipping it for dimes. If there's anything redeeming, I haven't seen it yet, and I'm still up at midnight. Das New Yorker Hipster-Label Captured Tracks hat mit Mac DeMarco, den wir hier gerade gehört haben, und seinem Album 2 im vergangenen Jahr eine Musik veröffentlicht, welche jener der Doobie Brothers phasenweise wie aus dem Gesicht geschnitten scheint. Augenzwinkernd, ketzerisch vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Es ist wirklich schwer zu sagen. Auch das soeben veröffentlichte Album des amerikanischen Neutöners Toro y Moi setzt auf überraschend eingängige und unfassbar süßliche Töne, irgendwo zwischen Soft Rock und Pop. Ein Großteil der gewählten Titelnamen lässt sich zudem hervorragend auf das Leben an Bord münzen. High Living, Cola, Cake, Day One, Tag 1, also der Reise auf See, und ganz am Ende die Frage, how is it wrong? Was ist falsch? Wie ist es falsch? Nun, nach allem, was ich inzwischen weiß, mit der Mooring-Leine kannst du richtig Ärger bekommen, wenn ich mir den vorliegenden Bericht eines Yachtbesitzers zum Anlegevorgang irgendwo an der schwedischen Küste anschaue und ihn richtig deute. Zitat: Es wurde ein Durcheinander und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Mooring-Leine in der Schraube. Taucher in Gummihaut gesteckt und abtauchen. Mooringleine aus der Schraube raus und Boot wieder klar bei Eindampfen. Eine neue Box gesucht und rein ohne Probleme. Na, ein Segen. Nochmal alles gut gegangen. Das hätte nämlich richtig hart werden können. Hart wie Midland. Einer der neuen frischen House-Musik-Producer aus England. Aus seiner neuen 12er Trace hier der Titel For Yacht Club Use Only. Nur für Yachtclubs. Hier ist ein Ausschnitt aus dem brandneuen Album der Cave Singers, das heißt Naomi, könnte auch ein typischer Bootsname sein. Manch einer wird sich vielleicht wünschen, er oder sie sei Mitglied eines Yachtclubs und besitze auch eine eigene Yacht, mindestens eine. Um sich dann einzugestehen, vielleicht, nun ja, ich kann ja nicht einmal schwimmen. Immerhin liegt die Zahl der Nichtschwimmer in Deutschland bei satten 35% etwa, wenn es um Kinder unter 14 Jahren geht. Auch geschätzt 23% der Erwachsenen gelten als Nichtschwimmer. Was für das Betreten einer Yacht freilich, Achtung, überhaupt kein Nachteil ist. Im Gegenteil, erfahrene Seeleute schätzen Nichtschwimmer an Bord über die Maßen. Gelten sie doch für den Fall, dass eine Yacht einmal angegriffen wird, als Kämpfer mit geradezu überirdischen Kräften. Man kann sich denken, warum das so ist. Und eine Yacht zu besitzen, das ist am Ende von allen Übungen die leichteste. Denn es reicht ja vollkommen aus, einfach nur zu behaupten, man besitze eine Yacht. So oft, bis man es selber glaubt. Niemand hat solch ein Ding erkennbar vor der Haustür stehen, so wie ein Mofa oder ein Fahrrad. Meine Yacht liegt in Bremerhaven, die eine jedenfalls. Die andere vor Marseille. Wer schon will dir beweisen, dass das nicht stimmt? Ich selber habe immer fürchterlich darunter gelitten, wenn ich auf Partys oder Festivals gefragt wurde, wie bist du denn hier? Zu Fuß, antwortete ich manchmal, oder aber mit dem Auto. In beiden Fällen wurden meine Antworten als unspektakulär und langweilig empfunden. Die Umstehenden wendeten sich prompt von mir ab. Mit der Yacht bin ich gekommen, werde ich künftig antworten und dabei mit dem Arm in irgendeine Richtung zeigen. Wir liegen da hinten. Immer wir sagen, nie ich. Auf einer Yacht ist man immer zu zweit, mindestens. Auf Partys werde ich mich künftig grundsätzlich und lautstark über die Musik beschweren und darauf verweisen, dass wir bei uns auf der Yacht jetzt immer Yachtrock hören. Na, da ist vielleicht was los, spiel doch mal Yachtrock. Yachtrock? Was ist das? Wo kriegt man das denn her? Dazu gleich noch mehr. Scared of something I don't even know. Nothing, and every time I'm close to something, I break it up again. Long nights, no sleep, I go out and dance to your beat. Dance your eyes away, and my feet getting blistered and bruised. Look down, look down. Waiting, waiting to be found by an innocence like you. Smoke, dust, yelling, legs upon my face, telling me there is no more space. And then your hand reaches mine, and then you kiss me so that it gets harder to see the pain. Though I feel it around my neck, I still can feel it around my back. And then you kiss me. Die mir bekannten Yachtrock-Sampler taugen aus meiner persönlichen Sicht nicht sonderlich viel. Zumindest sind sie mir einfach viel zu hart. Die beste im Netz von mir gefundene Zusammenstellung stammt von den beiden Yachtrock-Liebhabern Spence D. und Brian Linder, die ihre Auflistung klar und deutlich mit Top 10 Yacht-Rock-Songs of All Time betiteln und ihren 10 Titeln weitere Optionen hinzufügen. Ein Mann namens Brent Baudet bietet auf seiner Soundcloud-Seite eine prächtige und in hoher Qualität frei downloadbare In-The-Mix-Zusammenstellung an, die er aktuell mit Yacht-Rock Volume 2 überschreibt. Mit dabei innerhalb des Tracklistings Jan Hammer, Doobie Brothers, klar, die unverdient unbekannte US-Band Braid und auch die ehemalige Art-Rock-Band Ambrosia, die ich im früheren Verlauf dieser Sendung auch gespielt habe und die in ihren späten Tagen Anfang der 80er Jahre noch zu handfesten Charts-Ehren dann auch gekommen ist. Das Beste freilich ist, wie so oft, man mixt sich seinen eigenen Mix und streut auch aktuelle Tracks etwa der Cave Singers, der Indie Darlings Foxy Jean, die meines Wissens mit dem Begriff Yachtrock nun schon mehrfach kokettiert haben, oder aber der gerade gehörten Luxemburg-Band Say Yes Dog mit ein. Letztere entwickelt sich für Booker der 2013 Festivals ganz offensichtlich zum echten Brüller. Die Band hat bis heute so gut wie nichts veröffentlicht. Dennoch, für das Juicy Beats Festival im Juli ist sie unter anderem bereits gebucht. Wer es beim Musikmixen nicht belassen will und auch beim Thema Drinks gerne mixt, dem sei ein ganz raffinierter Apparat, der schnurlose Drill Blender nämlich, empfohlen. Der findet sich im Netz zur Ansicht auf der Seite yachtchick.com. Neben Salzwasser unempfindlicher Schminke für Sie werden dort etliche weitere Yachtutensilien angeboten. So viel einmal in aller Kürze zum Thema Yacht und Yachtrock, welches übrigens auch die Bierwerbung, ohne es womöglich selber zu ahnen, seit kurzem für sich entdeckt hat. Ich muss jetzt los, leinenlos, heute mal nach Hause mit der Yacht. Gute Nacht und gute Gespräche im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian. Wenn aus Jan Weber Sebastian wird. Wenn aus Nachbarschaft Freundschaft wird. Right, you can find the joy of innocence again. Oh.